Ein Sprecher des Asien-Pazifik-Friedenskomitees Koreas gab am 21. April eine Erklärung ab, im Zusammenhang damit, dass die Lage auf der koreanischen Halbinsel wegen der willkürlichen militärischen und atomaren Drohungen seitens der USA immer gefährlicher wird. In der Erklärung hieß es: Die Trump-Administration der USA, die in den vergangenen 2 Monaten die umfassenden Optionen überprüft hatte, entschied sich schließlich für die Korea-Politik für den stärksten Druck und die Einmischung und zeigt nun tollkühne Bewegungen. Die USA bezeichnen ihren Angriff auf Syrien mit Flügelraketen als eine ernste Warnung gegenüber Korea und reden lauthals von den individuellen militärischen Gegenmaßnahmen einschließlich des Präventivschlages auf Nordkorea und senden ihre strategischen Vermögen massenweise in Richtung der koreanischen Halbinsel ab. Vor kurzem sagte der Vizepräsident der USA Pence während seiner Südkorea-Reise, Nordkorea solle kein Fehlurteil über den Willen der USA fällen. Die Zeit der strategischen Geduld sei vorbei und er verlange den Verzicht Nordkoreas auf das Programm für die Entwicklung der Atomwaffen und ballistischen Raketen. Mit dieser Prahlerei wollte er die TVRK bedrohen. Auch die südkoreanischen Konservativen wie der amtierende Präsident Fang Yuan lassen kriegerische Äußerungen fallen. Sie sagen, wenn der Norden zusätzliche Provokation verübe, werde man bestrafende Maßnahmen treffen, denen man nicht gewachsen zu sein vermöge. Und man werde den Norden dazu zwingen, seine strategische Richtungsweise zu ändern. Sie behaupten auch, dass Südkorea zusammen mit dem Angriffsverband um den atomgetriebenen Flugzeugträger der USA eine intensive, groß angelegte gemeinsame Übung abhalten würde. So begehen sie selbstmörderische Taten. Die gegenwärtige Lage zeigt klar, dass die USA und ihre südkoreanischen Handlanger die Hauptverantwortlichen für die schwere Gefährdung und Störung des Friedens und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region sowie die Kriegsfanatiker sind, die auf Provokation und Aggression verrückt sind. Weiter erklärte der Sprecher folgenden Standpunkt. Ein friedliebender sozialistischer Staat schätzt und liebt die Demokratische Volksrepublik Korea den Frieden so sehr wie die anderen, fürchtet sich aber weder vor dem Krieg, versucht noch diesen zu vermeiden. Unsere Armee und unser Volk werden selbst eine äußerste Wahl treffen, wenn es darum geht, auf der Halbinsel und in der Region den Frieden zu schützen. Die USA sollen begreifen, dass nicht nur sie Optionen haben. In einer wichtigen Zeit, wo es um das Schicksal des amerikanischen Imperiums geht, sollen sie eine ernste letzte Wahl treffen. Unsere Armee und unser Volk werden die atomare Abschreckungskraft der Gerechtigkeit allseitig verstärken, um die Willkür und Eigenmächtigkeit der USA zu durchkreuzen und die Souveränität des Landes, das Existenzrecht der Nation und den Frieden und die Sicherheit auf der Halbinsel und in der Region weiter zuverlässig zu verteidigen.